An der Stelle liegt ein Umschlag, auf dem Mond ein leiser Spalt. Nächte falten alte Karten, schneiden Wege durch den Wald. Ich leg die Hand aufs Fenster, seh die Lichter flimmern bleich. Und im Rauschen sind die Namen, die man früh am Morgen weich zerbricht. Augen zählen Wellen, Atem zieht das Schweigen mit. Lichter malen Zeichen, führen mich zurück. Ich träume hinter Glas, die Stadt schläft eng und doch so weit. Wir sind die CIA der Nacht, lesen Karten ohne Zeit. Zwischen Staub und Meeresklang such ich das, was keiner nennt. Wer bleibt noch wach, wenn alles schweigt? Keiner mehr verbrennt. Wir sind die CIA, I show delay. This is the cut up to here, I show delay. This is the cut up to here, I show delay. This is the cut up to, this is the cut up to. Umschläge auf dem Nachttisch, Finger spüren kaltes Papier. Bilder fliegen, fremde Strände, jemand schreibt an mich von hier. Traumbilder werden klarer, wenn ich meine Augen weih. Doch die Wahrheit fällt in Scheiben leise, wie gestimmte Einsamkeit. Zeit verliert die Form, die Nächte singen sacht. Jedes Bild ein Fenster, jede Frage wach. Ich träume hinter Glas, die Straßen atmen still und sacht. Wir sind die CIA der Nacht, sammeln Lichter jede Wacht. Zwischen Sternenblatt und Asphalt suche ich das, was vergeht. Wer bleibt am Ufer stehen, wenn der Morgen leise weht? Wenn du mich findest, sag mir nur ein Wort, nicht lauter als ein Herzschlag. Ich schrieb mein Name auf die Innenseite, faltet Hoffnung, send sie fort. Wir sind die Atmen, wir nur rauschen, viel Rekorden, Regen. Ich träume hinter Glas und alles klingt so wunderbar verkehrt. Wir sind die Siehe der Nacht, wir lesen Karten, die niemand mehr begehrt. Zwischen Schatten, Dech und Echo halte ich die Zeit in meiner Hand. Bleib bei mir, bis die Dämmerung die letzte Tür aufspannt. Die Nacht schreibt still in uns und wir antworten leise. Fahr dort mit Pets und deinem letzten Entfernten. Bleib,